Okay, hat er so erzählt, also das Geld von dem Partner für das Kampfgeld. Also das, was sie für die Abfindung ausgegeben haben. Das Problem ist, war der alle Probleme mit der Polizei, sie haben Geld registriert und jetzt wollte ich auch nachsehen, wen er wie bezahlen muss. Hat er mir dankbarerweise das Geld gegeben und ich habe das dann ausgegeben für diese Abfindung. Und die haben dann auch gleich gesagt, ich glaube, das war alles was Schönes, ne? Ja, das war teilweise viel Geld. Das heißt, das Geld war auf dem Markt, ein großes Ziel, das haben Milliarden von Frauen für Kleinigkeit ausgegeben. Das heißt, das Geld war danach praktisch im Umlauf und es war wertlos für die Polizei. Weil einfach jeder halt ein bisschen von dem Geld hatte. Das Ding ist, er hat also echt brauchte noch einen Konfigur, weil Fiona damals noch nicht gut genug war im Verwalten von Finanzen und das ist noch gar nicht so lange her und da hat er halt den Job gemacht und das dann angemessenes Gehalt praktisch von seinem eigenen Geld bekommen, was dann aber praktisch praktisch nicht mehr auf Registrierung stand, weil es zu sehr auf dem Vermarkt war und dann für die Polizei nicht mehr brauchbar. Okay, das hast du also so gemacht letzte Zeit, ja? Ja, also darum, das habe ich halt letzte Zeit gemacht. Und dieser Psychoterror da im Knast führt dazu, dass diese Massenmord aus dem Knast rauskommen, die auch heilfroh sind, wenn die ganzen bösen Buben, die da mitmachen, das ist nämlich genau das Problem, die Gefängnispsychologen, ob da das heute nicht und heimlich, die haben Typen, ich sag mal von der anderen Wasser aus, bemühen sich sozial und schützen jemanden, das klappt natürlich nicht. Die sind das natürlich offiziell wahrscheinlich unheimlich peinlich, dass die jetzt jemandem helfen wollen und müssen das vertuschen. Der, weiß nicht, wie das so ist, wenn der dann merkt, der zum Knast verwaltet, der Knastvorsteher, will natürlich rausfinden, warum. Da muss ja irgendwas, die machen das ja nie auf die Fünferei, ne? Weißt du, und da gibt es so viele, Konsequenzen und so. Also von den Erdmafia-Spielen zur Zeit, also zum Beispiel, wenn ich ein Projekt habe, dann gucke ich natürlich zuerst, also ich sag mal, das ist natürlich jetzt nur ein Roman, ne? Dass die Yakuza zuerst noch erstmal gucken, ist das für die brauchbar oder ist das für die Aaron Bravo brauchbar, dass da so kein Projekt wie so ein Knast, kriegen zwei einfache Anweisungen, beschützt irgendwie mit dem ich gar nichts zu tun habe, einfach irgendwie, ach, oh, ich gucke da einen Tag, die kenne ich nicht, den ich will. Beschützt den und vertuscht das, ganz einfache Anweisung. Als drittes, also ich habe noch eine Straftätin, die auch mitmacht, die weiß es wahrscheinlich schon, aber auch gar nicht. Das ist das Lied Traveling White Guys, die auch nicht so beliebt. Die anderen Mafiosi, die machen da, weiß ich, ich habe verdammt viele Leute, also wenn ich reklamiere, ich habe verdammt viele Leute, die einfach so davon leben praktisch. Ne? Die wissen, ich habe große Projekte und am Ende werden das Geld verdienen. Ne? Ich mache das nicht für mich oder um reich zu werden, sondern ich, ach so, die Traveling White Guys. Ja, die versuchen. Da hast du der verdammt nette Typen rausgesucht. Das sind eigentlich die, eine gewisse Leidenschaft für ihr Projekt haben. Ja, die Traveling White Guys. Nein. Nicht die. Nein, die. Das sind auch Profis von ihr, natürlich. Die haben aber an sich untereinander natürlich. Finde ich gut, dass die hier mitmachen. Die werden sich sicher so einfach strukturiert an. Ja. Jetzt, was soll ich denn da machen? Ich hatte mir eigentlich für dieses Leben vorgenommen, ich mache nichts Kriminelles, ich bleib seriös, werde ein guter Evangelist, aber ja, ich weiß ja, wie das so anfängt. Dass bei den Gegnern da diese Kristallisationsprozesse funktionieren, dass sie die viel gesüßt haben und dass sie. Ah, so. Wenn das Zeug drüber nicht gerne wechselt, ich hab da noch Probleme, ne? Was ist eigentlich aus dem Sleeper geworden? Also, wir wissen das nicht, aber die Sleeper hat ja praktisch unsere Situation in den Griff, kann, okay? Und zum Beispiel die Fanfans hatte dem zu verdanken, das heißt, wir haben jetzt vor ein paar Monaten festgestellt, im Winter, das soll ja ein sehr schlecht gegen, da kam so ein Typ an, an einem riesigen Raumschiff, Cyclone 9 nennt er sich, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das was mit der Musikgruppe zu tun hat, aber, der davon so ein Gegenmittel verteilt und da ging das auch wieder. Ach so, ein Gegenmittel, ja. Und, ich hab früher mein Mikro, das merke ich schon, am Anfang. Okay. Also, das Problem, dass ich gerade Probleme mit dem Mikro habe. Ich muss mal testen. Okay, jetzt muss es ja gehen. Ich habe mal aktiviert. Das Problem ist, also du kriegst noch ganz viel Geld rein, ja. Ja, genau, von diesem, also das Geld, was der Partner wieder geben muss. Das war praktisch nur, das war eine gewaltige Summe, ich weiß gar nicht, wie viel. Das macht auch so, ich kann mir das umzurechnen. Also, praktisch, wer hat denn, was waren das für Frauen, die da Geld sparen müssen? Also, laut Anzeigen waren das 89%, Frauen, die sowieso schon für den Partner, der das Geld gegeben hat, gearbeitet haben. Also, wir haben das dann so gemacht. Ach so. Das lief aber schon nicht, dass das Geld auf dem Markt war. Die sollten sich das alles was Schönes kaufen. Mantel, neues Auto, neues Luxusjacht, was auch immer, ne? Ach so. 11% weiß ich nicht, wo es hinging. Das ist ja fast immer so. Und dann habt ihr eigentlich so gedacht, dann war halt das Ding. Ich hatte dann, also auf meinem, ich habe so ein klassisches E-Wandern, da habe ich immer so Typen von meinen, ich habe so einen speziellen Wodka, der so sehr gut geht, also da steht immer so ein Typ vor und haut sich natürlich so ein wunderschön kleines Gläschen rein. Und da dachte ich, das ist doch bestimmt jemand, der weiß, wie man Scheine markiert, und dann hatte das, also irgendwas übergekürzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, er hat irgendwas dabei gemacht, aber auf jeden Fall, dann wäre anschließend wieder halbwegs lokalen Markt, dass man da nicht drauf machen konnte. Okay, das machst du also so, ja. Was ist jetzt eigentlich gerade, was du brauchst? Ja, es gibt ja das böse Gerücht, dass es keine zwei identische Schneefallen gibt. Ja, das kommt aber vor. In der Unzahl der unzähligen Planeten im Universum und in den ganzen anderen Universen, es kommt tatsächlich, alle ein bis zwei Wochen vor, dass eine große Schneewoche exakt identisch entsteht und irgendwo funkeln ist hell. Das heißt natürlich, ich denke mal, dass einige von Ihnen früher später auf die Idee kommen, der mir zum Beispiel, ich habe mal gesagt, komm, kauft euch, wir haben uns, es gibt so Planeten von der Schlangenfrage, weil ich habe jetzt ja relativ viel Alien-Geld und wir haben uns dann hier, ich sag mal, ungefähr 16 Lichter in Entfernung ein kleines System gekauft, das praktisch, ich habe eine Sonne eingepackt, die habe ich finanziert. Annika hat sich, warum auch immer, einen Planet aus Honig gewünscht, hat er bekommen. Elsa wollte unbedingt einen Planet aus Muscati, nicht aus Nutella, sie wollte einfach Muscati haben, ich weiß nicht genau wieso, aber dann habe ich gesagt, komm, naja, wir richten das ja noch, also das sind so Händler, die machen das einfach. Dann noch zwei schöne Planeten aus Gold, ein paar Steine aus Rubin, Diamanten, Farbe könnt ihr euch aussuchen. Das wird dann halt durchgemessen, was man so an Lieblingsfarben hat und da. Achso, da haben wir dann noch eine kleine Seifenfähre umgepackt. Dann hat Annika gemerkt, dass eine Seifenfähre eine feine Sache ist und sich hier, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt schon eine kleine Seifenfähre gekauft. Das heißt, ich hatte halt relativ gute Kontakte in die Szene. Und da hatte ich. Und dann kam halt das Problem auf, dass Inda da gemerkt hat, also, dass sie nur was essen überhaupt, ne? Da habe ich gesagt, Silizium. Die neuen Leben überwiegend von Silizium. Achso, von Silizium. Da meinte sie natürlich als ambitionierte Köchin, das kann ja gar nicht gehen. Und da hatte, also die haben Silizium gegessen und habe ich die später umgestellt, praktisch auf Bauchfett. Also ich habe gedacht, das war entweder eine Kartoffel, weil die nun ziemlich ausgehungert eigentlich. Und und das war was, was ich noch fetteln als extra wollte. Also wir haben gemerkt, aus so einer Überlagerung von Null und etwas Energie aus unserem Besitz-Ding von Null, ich werde nicht genau darauf eingehen, kam es praktisch von nichts in einem Fall. Die Nonnen sind in der Lage, 5% ihrer Nahrung aus nichts zu decken. Hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich eine Idee habe, oder jetzt praktisch fertig habe von den Nonnen, dass selbst wenn praktisch ein Quantencomputer meldet, dass wir eine Lebenschance von Null haben, dann kann ich gar nicht. Dass wir trotzdem überleben können, bevor so gespawnt zu werden, dass auch wenn man gar keine Überlebenschance hat, immer noch spawnen kann. Also so wie in Glühe, die dann wieder auftaucht. Also brauchen wir das weniger noch. Und sie hat das in der Tank jetzt gerade genutzt. Das heißt, die haben praktisch nur am Schluss praktisch dann Hunger gekriegt, brauchen wir das Essen, das braucht das gibt nicht mehr so, das kannst du nur begrenzt machen. Und da haben wir dann praktisch gesagt, komm, dann habe ich denen auch nicht erlaubt, Unkraut zu essen, das wirklich keinerlei ökologischen Nutzen hat, außer dass es lästig ist. Super. Das fand ich dann nicht gut und jetzt fängt sie gerade an, so ein bisschen die Maus zu zittern. Das heißt also, so ein Planet mit Hanuta, das war unheimlich schnell weg. Smacks 1 hat das Problem, es gibt da eine Menge Milch, aber die Smacks werden immer rausgefischt. Und da denke ich, muss erstmal sehen, da findet sich relativ viel noch. Das heißt also, so ein Smacks per Meter, das reicht nicht lange. Ne? Das heißt, die hat relativ viel Geld, die weiß gar nicht wie viel, aber sie wird in großen Mengen Smacks brauchen oder irgendwas kochen müssen für die oder irgendwie Nahrung ein großes Ziel abtreiben. Sie haben das so eingestellt, dass die Neuen sich an Sieg und Richter halten, dass sie die relativ gut noch versorgen können. Das sind praktisch die Neuen, werden vielleicht 0,20% Nahrungsmittel brauchen. Ja, wir haben das so ermittelt, also ich weiß noch nicht, wie viele Aliens an Reserve haben. Das heißt, die Neuen können auch mal so vorübergehen von einem anderen Leben, aber viele, also ich habe auch gemerkt, die Neuen sind nicht mehr so, ich sag mal, Kleines sein wie früher. Das heißt also, ich muss mich da auch jetzt immer mehr an Völkerrechtssachen halten. Und also früher konnte ich mit den Neuen eigentlich tun lassen, was sie wollten. Wir konnten miteinander absprechen, was wir machen wollten. Und das war teilweise oft nicht okay. Und ich muss mich da jetzt mehr gesetzt halten, was die Neuen angeht. Das Volk hat sich, also die Neuen haben sich die wunderschöne Bezeichnung gegeben, F20.0. In der Szene wird man wissen, was das für eine Volksbezeichnung ist. Und, also eine F20.0-Zivilisation. Ja, und, das macht die gerade. Und, wo ist die Erde? Das Problem ist, also dieser Sektor, das wurde uns alles zu heiß. Also wir haben vorübergehend und greifen hier praktisch in eine dieser drei Zentralfabriken getan. Also praktisch in einer von diesen drei, das gibt es mal diese Hauptfilialen. Da ist praktisch nur so Salzmittel drin. Das ist kein Problem. Die Salzmittel sind leider unheimlich teuer, oder von den, also das für mich. Also, das ist halt nicht mehr so billig Salzmittel wie aus Star Trek, die ich glaube dreimal eine gezeigt habe. Das ist richtig, richtig, richtig geile Stadt. Also, das ist schon so, noch nicht Luxus, aber schon kurz vor Luxus. Also richtig, richtig Elektrizität. Und, also wenn die Radios nun ein Problem haben, wir haben alle Daten, die wir mit den Teleskopen haben, obwohl ich sie vom noch runterladen, da braucht man nicht mehr mit Teleskopen für. Achso, das heißt also, die könnten ihre Forschung auch in deiner Welt theoretisch einfach weiter betreiben, weil du die ganzen Daten, die die Teleskope normalerweise empfangen, auch so zur Verfügung stellen kannst. Ja. Okay. Und, das mit der Mafia, das weiß ich. Weiß ich nicht. Und die verticken jetzt über deinen Fial, also über deinen Rechtsstellenpartner, die unzügigen Wohnlöcher antrug, ja. Wie groß ist das Ding? Ich sag mal, wenn da irgendjemand einbrechen wollen würde, du könntest dich da drin bei Toten ja aufhalten, du würdest niemals irgendwas finden, außer leere Filialen. Und sobald das Ding wieder anfängt zu laufen, das heißt also, du kannst von denen die ziehe ich den aus, das heißt, wir haben total gar nicht, also sie haben jetzt so Grundetagen bei dem Umfang, aber das wird so, ohne dass das nicht machbar sein, mit denen wir zur Verfügung stehen, Gott vorreden, da was zu machen, was längerfristigen Handel ermöglicht. Also da kommen wir an die Mafia-Gelder, die kann ich nicht nutzen, einfach zurzeit kann man nicht überweisen, weil ich auch nicht die Möglichkeit habe, das kontentechnisch zu verwalten. Es gibt zurzeit keine Bank, die es nicht zuständig ist, über die praktisch so hohe Limits hat, dass ich da irgendwie das Verhandeln mittragen kann. Das heißt, das Geld wäre fette Arbeit, normalerweise sind die von der Mafia so drauf, dass, glaube ich, das ja immer ein bisschen Erfahrung hat, auch im früheren Leben, dass wenn ich ein Produkt habe, dass sie sofort vor Ort sind und genau die Möglichkeiten haben, die ich brauche. Also, das muss ich sagen, dass die Macht wird oft ein bisschen inkompetent, aber nicht inkompetent, aber normalerweise, wenn ich ein wichtiges Projekt habe und just in dem Moment, wo ich das brauche oder das und das brauche, ist das immer genau vorbereitet und das, also, das und dann, das hat bisher immer gut funktioniert. Also, ich hasse es sein. Und, was wird? Jetzt zur Zeit läuft eigentlich nicht so viel, also, Kinder muss ich erstmal, denke ich mal, vielleicht fangen die an, Schneesocken zu sammeln, weil, diese Schneesocken, ja, wie gesagt, also, in Mist wird aufgefallen, zum Beispiel haben die jetzt ja gesagt, zum Beispiel, wie gesagt, ist ja eigentlich wertlos. Aber für verschiedene alien-technische Geräte braucht man oft Sandkörner praktisch im, also, sieht aus in einer bestimmten Form. Das sieht deswegen aus wie ein herkömmlicher Sandkorn, man braucht praktisch so ein, ich glaube, wie ein Dioxid in einer bestimmten Form. Ob man das jetzt selber herstellt oder sich irgendwo rausholt, also es gibt verschiedene Quanten, die man streckt, zum Beispiel Stellkundmachsonat, Diagramm von dem Land kann das gebraucht und stellt man jetzt mal so ein Fest, wo das Popcorn abpassen, Popcorn irgendwo im Universum ist. Und da gibt es halt ein Leben davon. Die gucken halt in der Datenbank, was wird am Landkorn gebraucht, und dann holen sie die irgendwo von einem Planeten ein einzelnes Landkorn ab. Das ist eine bestimmte Form hat. Das ist ein Geschäft, also das ist auf jeden Fall etwas billiger als die derzeit bestehende Formulierung braucht. Davon leben viele. Das ist super. Also es wird erstmal blöd, dass ein Alien landet und sich ein einzelnes Landkorn aus der Wüste pickt, aber wenn man weiß, wo man das hier verkauft, dann ist das wirklich viel Geld wert. Das tut es auch für Schneeflocken, hoffe ich mal, gibt, also gibt es was ganz Ähnliches. Das heißt, es gibt tatsächlich quasi nicht kleine Anwendungen, für die man identische Schneeflocken gebrauchen kann. Und Tatsache, schon im Universum kommt es alle 7-8 Monate vor, dass irgendwo eine identische Schneeflocke fällt. Und vielleicht ist der Wildschlag da wie Flamme, das heißt, die Dinger sind unheimlich zerbrechlich. Und wenn da sich nur eine Klitzekleinigkeit hätte, sind die ja nicht mehr identisch, aber. Echt? Das kommt euch schon mal vor. Also mir wird angezeigt, dass alle 6-7 Monate kommt das in diesem Universum vor, dass eine identische Schneeflocke irgendwo fällt. Größer. Die kann man für verschiedene quantenmechanische Datenbefragungen gebrauchen. Das heißt also, wenn Annika anfängt, die zu sammeln, ja, ich bin natürlich ein deutlich größeren Einzugsbereich in diesem Universum, was ja das vielleicht zu langweilig drauf zu sagen, aber stell dir vor, die hätte alle 2-3 Stunden Wandkunden eine Schneeflocke, die brauchbar wäre, von der Größe her. Und dann braucht es relativ viel Apparatur und Abwäsche, die darf man nicht einfach so anhaufen oder irgendwie lagern, sondern allein das Equipment, Lagerung, wie hält man die stabilen Quantenstrukturen, ne, dann hat sich das nicht verändert. Das ist nicht aufwendig. Und da muss man Lust haben. Aber wenn du Bock hast, dann kannst du praktisch dann Schneeflocken sammeln und dann halt die Griechasten zusammen kaufen, die man braucht, um die halt wie ein Sammler, wie Briefmarken zu sammeln, bei Schneeflocken zu sammeln, Triplets oder Quatsch, ne? Die sind auch deutlich kleiner, aber die brauchen ja später auch für quantenmechanische Signalübertragung. Das geht aber am besten. Ich glaube zumindest. Und, die kann jetzt identisch nicht umwandeln, wenn sie will, ja. Ja. Und Insa soll praktisch einen neuen, verlässigen, ja. Weil also ein Planet aus dem Next reicht nicht lange, ja. Das wäre es auch für viele neuen, den das über Wasser zu siedeln. Ja. Die sagen nicht. Okay, also. Ich schau mal, was sie sagen. Also praktisch, jetzt wo den Hand auch dabei ist, den kannst du auch testen, ja. Es ist halt seine Sache, also er mal, also du kannst doch nicht die anderen Personen sprechen. Ja. Also ich mache noch was Spaß.